Omatasatz. Omatasatz. Omatasatz. Wir haben wieder eine neue Folge Humoralpathologie und ich bin euer Moderator, Roger, und wir haben noch drei andere Humoralpathologen dabei, nämlich Henning, Tim, Henrik. Ja, das war's. Ja. Und ihr habt uns so viel geflattert, dass wir uns diesmal eine Reise in den Serengeti-Park leisten konnten, aus dem wir jetzt auch aufnehmen. Genau. Ja. Genau. Das war ja auch der Wunsch der Hörer. Richtig. Ja, ausdrücklich. Es ist ganz warm und alle Tiere schlafen. Ich hoffe, dass bald keine Tiere eine hören. Giraffe durch unser fahrendes Studio Fenster schaut. Also vielleicht wird irgendwann mal zwischendurch unser Mikro weggerissen von irgendwelchen Affen. Genau. Das könnte passieren. Oder vielleicht wird das auch ein Affen. Genau. Oder mein Korn wird geklaut von einem alkoholsüchtigen Schimpansen. Ja, und wir haben schöne Ursprungsnamen diesmal zu verteilen. Nämlich, wie wir letztes Mal angekündigt haben, haben wir gewartet, bis 5 Leute Ursprungsnamen wollten. Ja. Weil wir wollten einfach eure Treue testen. Das ist so ein bisschen wie bei Gott. Ja, Bei Abraham. Das ist der Treue-Test. Wir haben eine heiße Blondine losgeschickt. Richtig. Und ihr aufgetragen, Leute nach ihren Ursprungsnamen. Nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Egal. Jedenfalls haben wir jetzt Ursprungsnamen. Wir haben sehr, sehr nette E-Mails gekriegt. Ja, zum Beispiel von Claudia aus Mexico City. Ja. Das war natürlich immer sehr schön, aus von einem anderen Kontinent angeschrieben Richtig. Zu werden. Und deswegen bekommt sie natürlich einen Ursprungsnamen von uns 4 bis 6 Leuten. Und zwar Dakai. Ja, dann haben wir eine E-Mail bekommen von mehreren Leuten, die gesagt haben, hört bitte nicht auf, hört bitte nicht auf. Mhm. Und damit ihr nicht aufhört, hier eine E-Mail, damit die Ursprungsnamen voll werden. Ja. Im Hintergrund ist eine Giraffe, die ganz viel Geld einsammelt. Ich glaube nicht, dass man das hört, aber es kommen heute lustige Geräusche durch die Studiowände hier. Also je nachdem, wie super die Nierencharakteristik ist von unseren Mikros. Ja, es wirbt mit einer super Nierencharakteristik. Auf jeden Fall. Ralf N. ist nun Fuloli und Michael P. ist Riperaya. Der ist aber cool. Ja. Außerdem haben wir bislang der coolste Name, oder? Wirklich? Warum? Nein. Okay, vielleicht. Also auf jeden Fall haben wir genug. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass der Ursprungsnamen-Generator noch neue Ursprungsnamen für Michaels rausrücken kann, weil ich denke, wir hatten schon 3 oder 4 oder so. Wir können ja irgendwie sowas machen, dass wenn Leute uns was spenden, dann kriegen sie Zugang zum Ursprungsnamen-Orakel und können sich eigene Ursprungsnamen geben. Nein, das würde die ganzen Zauber verlieren. Na gut, stimmt. Ja, dann gibt es für Joachim, der uns heute noch geschrieben hat, den Ursprungsnamen Kokomo. Klingt fast wie sein echter Name. Echt? Ja. Bisschen. Ja, ich hab's nicht, also vielleicht ist es auch Koyumo. Aber ich finde, das sollte man Spanisch aussprechen. Wegen Mexiko. Ja, apropos, ich finde das gut, wenn Leute ihren Namen, ihren Ort, aus dem sie herkommen, schreiben mit in in die Ursprungsnamen-Mail. Und dann haben wir noch einen Ehrenursprungsnamen, oder? Sehe ich das richtig? Stimmt. Für Barbara gibt es nun Oscha. Schön. Wunderbar. Genau. Also vielen Dank für die vielen E-Mails. Ja. Die du uns geschrieben hast, Barbara. Richtig. Ja, wir sind wirklich auf jeden Fall sehr geflattert. Genau. Aber leider noch nicht auf der Seite. Ja. Also wenn einer von euch Flatter hat, könnt ihr ruhig mal klicken. Dann können wir nächstes Mal vielleicht auch, in Hochseilpark fahren oder so für die Aufnahme. Oder wir könnten noch 6 andere Leute kaufen, dass wir dann mit denen in den Abfallerlebnispark nach Dusting fahren können. Weil Gruppen ab 10 Leute. Ja, oder ins Bierdeckelmuseum nach Trochtelfingen. Ja. Genau, das Bierdeckel- und Bierkrugmuseum. Ja. Oder das ist das Highlight in Trochtelfingen. Oder wir gehen einmal ins Salzmuseum und danach ins Zuckermuseum und dann schauen wir, was uns besser gefällt. Ja. Wieso waren wir denn so lange weg? Ja, genau, also das mit den 5 Ursprungsnamen stimmt natürlich nicht so ganz. Wir haben ja eigentlich schon 3 Erdennamen vergeben. Vor ein paar Wochen. Und da wundern sich jetzt wahrscheinlich die Hörer, wie Erdennamen, das ist ja seltsam. Und wir haben auch ein seltsames Konzept gehabt für eine hervorragende Folge, die wir in dem Arbeitstitel Bizarro-Weltfolge aufgenommen haben. Und die war sehr bizarr, die Folge. Ja. Die war ein bisschen zu bizarr. Die ist in den Giftschrank gekommen. Die ist im, für immer das in ist den Äther gewandert. Konnten wir niemanden in ihrer vollen Länge zumuten. Das war unser Hoaxilla International. Also das mussten wir dann einfach wieder wegpacken. Das war auf jeden Fall nicht so gelaufen, wie wir wollten. Wir dachten, wir machen so Meta-Witze, die aber nicht wirklich lustig waren. Und wir saßen eher so schweigend rum. Das ist dann irgendwie aus dem Ruder geraten. Henning hat fiktive Hunde später. Einen imaginären Neufundländer namens Dvorak mit ins Studio gebracht. Und wir haben das dann imaginär ans Bein gepinkelt. Ja, also wer das jetzt hört, der denkt sich, was war das für eine Folge? Die hört sich so gut an, aber die ist nicht gut. Nee. Der wurde auch danach imaginär von mir. Es ist lustiger, über diese Folge zu reden, aber der ist auch nie imaginär eingeschläfert worden. Der ist imaginär eingeschläfert worden, aber dann glücklicherweise im Tierheim wieder aufgewacht. Ja, zum Glück. Aber mit einem anderen Herrchen. Also und das Tierheim ist eine Psychiatrie. Ja. Okay, stopp. Also mal schauen, vielleicht können wir ja die guten Teile der Folge nochmal irgendwie zugänglich machen irgendwann. Ja. Es gab auch ein paar lustige Sachen, aber... Es gab schon lustige Sachen und ich denke, der Plan war immer so ein paar Fetzen hinten an unseren normalen Podcast ranzuhängen. Oder? Genau. Je nachdem, was sich gerade anbietet. Auf jeden Fall sind wir nach diesem Erlebniscast irgendwie in eine Art schwarzes Loch gefallen, also ich vor allen Dingen, und ich dachte, okay, der Podcast hat offiziell den Hai übersprungen, wie man so schön sagt. Genau. In Deutschland. Ja, und wir können nicht mehr aufnehmen, aber irgendwie... Jetzt hast du neuen Lebensmut getankt. Der neue Lebensmut ist so langsam wieder da. Ich würde sagen, es war die Mail aus Mexiko, die uns reaktiviert hat. Also unter anderem auf jeden Fall, ja, das war eine ziemlich schöne Bestätigung, die wir da bekommen haben. Ja. Genau. Und ja. Also wir machen jetzt auch aus T-Shirt, das dann alle bitte kaufen, Humoralpathologie, der Podcast, .de, keine Ahnung. Ja. Genau, auf jeden Fall war das dann ganz gut. Und dann hatten wir noch letzte Woche hier in Tübingen die Japan-Tage und da war viel zu tun. Da mussten wir diverse Sachen organisieren oder mithelfen. Und deswegen ist letzte Woche dann auch nichts draus geworden. Außerdem hat Roger die ganze Zeit programmiert, ne? Richtig, hab programmiert. Ja. Und ich habe Essen für den Präsidenten geholt. Ja, genau. Ich habe eine Präsidentenwurst gebraten beim Grillen, das war schön. Das ist alles wahr. Also für den Präsidenten der japanischen Universität. Und der japanischen Baseball-Liga. Echt? Ja. Wow. Was? Nice. Er ist Präsident der japanischen Baseball. Also ich habe gelesen, er ist Präsident der Baseball Federation of Japan. Was auch immer das bedeutet, wir wissen nicht. Ist das so wie FIFA, nur für Baseball? Ich glaube, das ist ein Wrestling-Verein. Also für Zuhörer, die nicht wissen, wie hoch der Maßstab von Baseball in Japan ist, müssen vielleicht mal Mr. Baseball oder wie heißt das gucken. Also in Japan ist Baseball so wie hier zum Beispiel Fußball. Genau. Ja. Also Henrik hat die Wurst gebraten und Tim und ich haben serviert. Ja. Es hört sich nach einer Metapher an, aber es war einfach das, was passiert ist. Ja. Es war sehr schön. Gut, ich glaube, das war weg. Unser Wochenende. Ja. Und wie war euers? Bitte schreibt uns an email@humoralpathologie.de. Aber nur, wenn es lustig war. Ja. Und nicht zu lang, weil zu lange E-Mails können wir nicht berücksichtigen. 2 Absätze Maximum und auch nicht Absätze über 5 Zeilen. Danke. Ja, aber ich denke mal, heute haben wir wieder ein paar lustige Themen oder zumindest eins, das hammerlustig ist. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Dingens. Mit Dingens, okay. Das Dingens ist der Quantensprung der Podcast-Geschichte für uns heute. Denn als ich vor einer Woche oder so morgens um 7 Uhr aufgestanden bin, wie ich das mache, meinen Computer angestellt habe und das Review von der neuen Doctor Who-Folge gelesen habe, kam an der Seite eine von Google generierte Werbung über Quantum Jumping. Nicht Quantum TM. Leaping, nur dass dann niemand das verwechselt. Quantum Jumping TM. Also, Scott Bakula hat nichts damit zu tun. Leider. Aber das Prinzip ist eigentlich ziemlich gleich. Also wie bei Quantum Leap und Quantum Jumping, ja. Wenn Quantum Leap, was Leute kennen als, wie hieß das bei uns, zurück in die Vergangenheit oder so? Zurück aus der Vergangenheit? Irgendwie sowas, ja. So wie das die Wolken, glaube ich, das so zurück in die Zukunft nennen, aber das war dann irgendwie falsch. Zurück aus der Vergangenheit oder so. Und da ging es ja darum, dass eben Graf Dacula, nein, Scott Bakula, muss immer irgendwie in so verschiedene Körper in verschiedenen Zeiten reinspringen und dann muss er immer eine Aufgabe lösen. Zum Beispiel ein 7-mal. Kind retten oder. So. Nein, also immer sowas Tolles. Oder den Vietnamkrieg verhindern oder den Vietnamkrieg auslösen oder so. Also er ist praktisch alle wichtige Personen in der Menschheitsgeschichte gewesen sozusagen. Und er hofft immer, dass beim nächsten Sprung er wieder zurück in seinen eigenen Körper, in die eigene Zeit kommt. Zu seiner Frau und seinem Kind? Das weiß ich nicht mehr. Na, hoffentlich. Ich glaube, das war so eine Blade Runner Zukunft. Ich erinnere mich nur noch an schwarze Räume. Den emotionalen Payoff. Ja, aber ich glaube, in dem Fall ist es ein bisschen anders, oder? Es ist eher wie in dem Film The One mit Jet Li. Ja, genau. Genau so. Wo es einen guten Jet Li gibt und einen bösen Jet Li. Und der Böse, der springt durch mehrere Paralleluniversen und boxt da seine Alter Egos kaputt. Ja, genau so. Damit er stärker wird. So ist das ungefähr. Also wie Highlander, nur mit Paralleluniversen. Ja. Ja. Nein. Also ich kann das noch nicht so richtig nachvollziehen. Okay. Ist das nicht wie der Film mit Hayden Christensen? Von Doug Liman, Jumper. Ich glaube, da springt er nur durch den Raum. Also nicht durch verschiedene Paralleluniversen. Ich glaube nicht, aber ich habe den Film nicht gesehen. Ich auch nicht, weil ich gehört habe, er sei schlecht. Ich habe den Trailer mehrmals gesehen. Ja, genau. Und daher leite ich ab, dass der durch den Raum springt. Ja. Genau, also höchstwahrscheinlich ist es genauso. Ja. Ja, aber es ist wie The One. Okay. Also erstmal war das sehr, finde ich, die Seite ist eine professionelle, eine der professionellsten Seiten, die ich jemals im Internet erleben durfte, weil sobald man raufkommt, poppt auch bald schon die erste Werbung auf, die sagt, kostenloser Download, wenn du dich hier mit Name und E-Mail-Adresse anmeldest. Mhm, genau. Und dann kriegt man, es wird einem was umsonst versprochen, was auch schon aktuell 137.453 Menschen gemacht haben, nämlich Einleitung zum Quantenspringen. Ja, genau. Es gibt Facebook, Twitter und kleinerer Dutch, alles dabei. Ja, es sieht wirklich schön aus eigentlich, die Seite. Ja. Also vom Design her, die sieht so aus wie so diese ganzen für iPod und sowas, ja, die Werbeseiten, so in etwa. Ja, glaubst du, die wurde auf einem Mac kreiert, diese Seite? Made with Mac. Okay. Think different. Ach nee, das sagen die ja nicht mehr. Und genau, also es haben viele Leute schon gedownloadet und es haben auch über 28.000 Menschen auf Facebook gemocht. Also es ist wirklich jetzt hier eine ganz neue Liga, in der wir hier spielen heute. Ja. Wer hat fünf Leute. Wer hat denn die Seite gemacht? Also, das ist ein netter Mann mit dem Namen Burge Goldman. Ah. Ja. Und ich kann euch ein bisschen was über sein Leben erzählen, wenn ihr möchtet. Das würde ich gerne wissen. Also er ist jetzt, glaube ich, 83 Jahre alt. Also ein und alter Mann. Ein alter Mann, der aber sehr gut mit dem Internet umgehen kann. Hat er gut gelernt. Ja. Ich weiß auch von wem. Also. Von Jet Li. Nein. Ja. Wir wissen, wie er es gelernt hat, aber ja. Also er ist natürlich Amerikaner, Veteran des Koreakrieges, also er war in Korea stationiert, also nach dem Zweiten Weltkrieg und hat dann da die ganze Chose mitgemacht. Mhm. Und ja, er hat dann über einen Freund, der heißt Kim. War es zufällig ein Koreaner? Ja, es war ein amerikaner-koreanischer Abstammung. Okay. Und über diesen Kim hatte eine Familie namens Kim getroffen. Und ja, das war ein etwas, war das der Vater der Familie war ein Mystiker. Oh. Ja, und er ist öfter mal den besuchen gegangen und hat dann einmal an dessen Piano Musik gespielt und dann aus Versehen die koreanische Nationalhymne gespielt. So steht es ungefähr da drin. Also er hat eine Melodie gespielt, die er kannte, und das war aus Versehen die koreanische Nationalhymne. Okay. Ja. Also ist er ein musikalisches Wunderkind. Ja. Also ich glaube, vielleicht hat er sie in Korea gehört und da hat er dann gedacht, das spiele ich doch mal nach. Und dann, was ist denn die Nationalhymne? Das weiß ich nicht. Wie das heißt, nee, das war doch nicht Arirang. Steht da, aber habe ich mir jetzt nicht rauskopiert, weil das nicht so wichtig war. Es war der Fakt an sich war lustig, fand ich. Alle, die mehr über Korea wissen wollen, können in ihrem Kabelfernsehen Arirang TV einschalten. Da kommt jeden Tag über Korea. Genau. Das in der Zeit der Japan-Wochen. Da kommt auch immer so Sachen, so, wie heißt das denn, StarCraft-Live-Übertragung und sowas. Wow. Das ist ein guter Sender. Man erzählt sich, dass StarCraft in Korea ungefähr so groß sei wie Baseball in Japan. Ja, und das ist ungefähr so wie 10 Fußballplätze. Ja. Nicht schlecht. Genau. Und dann hat er natürlich bei denen dann einen Stein im Brett, also bei der Familie Kim. Und einmal hat ist Herr Kim dann auch mal seine Kopfschmerzen geheilt, indem er Zauberbewegungen über seinem Kopf gemacht hat. Ja, also der hat ihm einmal seine Kopfschmerzen geheilt und dann wollte er auch lernen, das, was er betrieben hat. Also es war, glaube ich, irgendwie Zufall, dass er einmal seine Hand über seinen Kopf bewegt hat und dann waren die Kopfschmerzen weg. Genau, und das war dann Zufall. Sein das sind ziemlich viele Zufälle in der Geschichte. Ja, ja. Das war dann sein erster Lehrmeister. Und dann wurde er aber leider versetzt von Korea nach Hawaii. Da hat er einen neuen Freund kennengelernt, den er im Scherz Tony nannte, weil der irgendwie Tonyua hieß oder sowas. War der auch Kahuna? Ja, der war ein Kahuna. Und der kannte irgendwie auch diesen Mr. Kim und dann hat er da halt mit dem immer rumgehangen. Okay. Und dann ging es halt weiter. Sein nächster Meister war, wie hieß er? Parmesan Yogi Bear. Ach nee. Paramahansa Yogananda. Das war ein anscheinend ein ziemlich bekannter Yogi oder Swami oder wie man das nennt. Ja, und letztendlich ist er dann an José Silva geraten. Ah, okay. Den der ist ein bekannter Parapsychologe. Genau. Und ja, mit denen hat er halt zusammengearbeitet und dann, ich weiß nicht, was er genau gemacht hat, da ist er ein bisschen zurückhaltend, was das angeht. Mhm. Und hat dann halt auch so Seminare und sowas geleitet, was man halt in der Szene so macht und ist jetzt in Rente. Aber Rente ist zu langweilig, deswegen hat er noch was erfunden. Ach so, hat er nicht angefangen mit Ahnenforschung? Hat rausgefunden, alle Schrift ist eigentlich theoretisch. Ja, also mit 78 hat er dann Quantum Jumping entweder erfunden oder an die Öffentlichkeit gebracht, weil angeblich kennt er das ja schon ganz lange. Ja. Und hat auch das gleichzeitig noch das Internet für sich entdeckt. Ja, okay. Und aber nicht, nur entdeckt, nicht erfunden. Das war doch Al Gore. Al Gore hat das Internet erfunden. Er hat es eigentlich schon erfunden. Das hat er auch in den 50er Jahren in Korea entdeckt gehabt, aber dachte sich, ist nicht so wichtig vermutlich. Ja, okay. Weil er hatte noch nicht Facebook. Ja. Ja. Und jetzt ist er, wie gesagt, 83 Jahre alt, aber immer noch gesund und munter. Ja. Und betreibt halt unter anderem diese Seite Quantum Jumping, hat aber noch ein paar andere Projekte nebenbei und Blogs und so weiter. Aber dann kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja. Ja, aber so viel erstmal zu Mr. Bird Goldman. Ja. Genau. Dann können wir jetzt vielleicht ein bisschen auf die Theorie oder was Quantum Jumping überhaupt ausmacht. Eingehen? Ja, also das Quantenjumping wird auf dieser Seite quantumjumping.com beschrieben und grundsätzlich sagt er erstmal, was das eigentlich soll. Und dann sagt er eben, du wolltest doch bestimmt schon mal irgendwann in deinem Leben Astronaut werden oder ein Weltrekord machender Athlet oder vielleicht ein großer Künstler oder ein Abenteurer und du wolltest die Welt verändern und dann, what happened to all those dreams? I'll tell you what, reality kicked in. Ja, in your face, allerdings. You start living in the real world und sowas. Ja. Und dann muss man, bills and responsibilities are piling up, bla bla bla. Ja, also wirklich. Genau, und er hat jetzt aber die Möglichkeit, wie man dem Ganzen entkommen kann, nämlich mit diesem Quantum Jumping, weil er sagt eben, es gibt die Theorie, dass es, also man muss ein bisschen weiter ausholen. Praktisch in dieser Quantenwelt ist es ja so, dass halt in ganz mikroskopischen Bereichen Realität nicht mehr so abgehackt ist, wie wir das kennen, also dass Objekte immer an bestimmten Stellen sind, sondern die haben nur gewisse Wahrscheinlichkeiten, sich an bestimmten Stellen aufzuhalten. Und jetzt ist eben, also man weiß, dass das so ist, aber es ist die große Frage, warum ist das so? Sind die wirklich nicht an der Stelle oder sind die irgendwie versteckt? Weiß man das nicht und sowas? Und was er halt, also es gibt halt eine Variante, dass man halt sagt, die sind in Wirklichkeit schon an allen möglichen Stellen, aber halt jeweils in einem anderen Universum. Also sozusagen alle Varianten, die es gibt, werden durchgespielt in verschiedenen Universen und sozusagen in jeder Millisekunde spaltet sich das Universum auf in unendlich viele Milliarden andere Universen. Und die Realität, die wir merken, ist sozusagen immer nur ein Weg durch diesen Baum von Universen. Und er hat halt die Möglichkeit gefunden, wie man in diese anderen Universen reinspringen kann. Und dann bestimmte tolle Sachen machen kann, weil man muss ja praktisch sehen, wenn alles möglich, also wenn alles, was passieren kann, auch passiert, in irgendeinem Universum, muss man nur das Richtige finden. Und dann hat man, dann zum Beispiel kann man das finden, indem man halt wirklich ein was weiß ich, Marathonläufer Astronaut geworden ist oder Astronaut oder sonst irgendwas. Ja. Und er macht dann das gute Beispiel, stell dir vor, du könntest Gitarre lernen von dem besten Lehrer der Welt, du selbst. Ja. Also man muss dann praktisch das Universum finden, wo man selbst super gut Gitarre kann. Oder man muss Gitarrenunterricht nehmen. Richtig. Ja, weil das Problem ist halt an der Stelle, man lernt das ja nicht einfach so, dann, ja. sondern man muss sich dann praktisch von dieser anderen Person, die man selbst ist, das nochmal beibringen lassen. Aber ich glaube ja. eigentlich schon, dass er das so auch ein bisschen so meint, dass man sozusagen sich die Fähigkeiten von dem anderen recht schnell sozusagen ja. aneignet, ohne dass man es wirklich lernt. Er macht da einen guten Vergleich mit Matrix. Dass man genau. Da, dass man sich sozusagen also das reinlädt in seinen Kopf, natürlich. Indem man eine andere Version von sich im Kopf sozusagen besucht. Das macht er schon, aber er sagt dann praktisch trotzdem, so, dass man das schon noch lernen muss. Also er sagt, er bleibt da vage auf jeden Fall. Er bleibt da sehr vage. Und das ist auch schon so ein Sprung in seiner These halt, dass man eben von sich selbst Sachen am besten lernt, wenn man theoretisch sich selbst treffen würde. Ja, also man kann sich sozusagen einmal treffen als Rockstar. Genau. Und als sehr gesunde, sportliche, fitte Person. Ja, genau. Dann lernt man von sich selber, wie man fit wird. Genau. Oder man kann sich auch treffen als ein Obdachloser auf der Straße, der um Geld bettelt, und dann lernt man von dem, wie man besonders gut auf der Straße um Geld bettelt. Ja. Also so ungefähr. Also man kann natürlich auch sehen, dass man schon die richtigen Leute besucht anscheinend, aber er sagt, schließt das nicht aus, dass man auch sozusagen eine arme Version von sich dann trifft. Ja. Ja. Aber er fängt ja eigentlich an mit dieser Theorie, indem er erstmal Stephen Hawking und Albert Einstein und Michio Kaku und Neil Turok name dropped, also irgendwelche Leute, die halt auch sagen, dass es Paralleluniversen oder die halt so Multiverse-Theorien aufgestellt haben. Und dann kommt er mit seiner eigenen Schlussfolgerung darauf und packt die einfach dahinter. Genau, also man muss, als ob das stimmt. Das wirklich ziemlich trennen. Also diese grundsätzliche Multiversentheorie ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Es gibt Gründe, warum man daran denken könnte, dass es vielleicht so sein kann. Also es gibt keinerlei Beweise dafür, aber es gibt Hinweise, dass es vielleicht so sein könnte. Es ist halt eine der Interpretationsmöglichkeiten der Quantenmechanik. Aber daraus eben abzuleiten, dass man jetzt irgendwo hin und her springen kann, das ist auf jeden Fall ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Aber ja, eben, das gibt ihm halt die Möglichkeit, sehr viel Name-Dropping zu machen, wie du schon gesagt hast. Also immer dann irgendwie Max Planck zitieren oder sowas oder halt Michio Kaku. Aber der ist sich eh für nichts zu schade, was der immer so erzählt, wenn das Mikro an ist. Das ist auch immer sehr schön gemacht. Da ist auch immer ein Bild von der Person. Genau. Und darunter die Unterschrift. Genau. Ja, und ein Zitat. Das also so, als hätten die extra dafür das dann gemacht. Oder als wäre das sozusagen, würde sich das direkt darauf beziehen. Aber es sind ja einfach nur Zitate von denen aus dem Kontext gegriffen. Genau. Ja. Da hat sich einfach die Unterschrift von Einstein geholt in einem Universum, in dem Albert Einstein ein iPad hatte. Genau. Also ich kann später auch noch von einem Video erzählen, was ich von ihm geguckt habe, wo er halt was erzählt, und da beweist er sehr gut, wie viel Ahnung er von Physik und so hat. Also, ja. Aber das später. Genau. Ja, wie weit sind wir schon an der Seite? Also ich... Was hat er denn selbst gelernt? Genau. Ja genau, es kommt das ist nämlich, nachdem er diesen Anfang gebracht hat, sagt er, fängt er an mit dem Absatz, der 83 Jahre alte Mann, der durch die Universen springt. Genau. Ja, also er ist jetzt, glaube ich, Arzt, Astronaut, Kampfsportler und alles geworden, oder? Ja. Supermodel. Genau. Geht ja alles, also hat er bestimmt alles gemacht. Ja. Aber eigentlich ist er ja auch ein normaler 83 Jahre alter Mann. Richtig. Also, wie er es da schön einleitet. Er ist dann doch nicht das Ganze geworden, weil er hatte doch andere Interessen. Ja, also er ist jetzt Künstler und malt wunderschöne Bilder, obgleich er vorher noch nicht malen konnte. Richtig. Und jetzt kann er schon malen wie ein normaler Sechsjähriger. Nein, er sagt, kurz vor meinem 80. Geburtstag habe ich mich entschieden, zu lernen, wie man malt. Ich habe seitdem hunderte von Meisterwerken vollendet, die inspiriert sind von Visionären wie Van Gogh und Picasso. Und die sehen auch wirklich aus wie Bilder von Van Gogh und Picasso, einfach nur die abgemalt sind. Das ist kein eigener Stil. Schlecht abgemalt. Ja. Ja, also wenn ihr so eine Oma habt, die so Seidenmalerei macht, so das Level ist das ungefähr. Außerdem ist er Fotograf geworden. Oh ja. Und er hat nämlich, ohne vorher irgendetwas von Fotografie zu verstehen, hat er Pionierarbeit geleistet auf dem Feld der Mirage-Fotografie, die er anscheinend selbst erfunden hat, was eigentlich sozusagen etwas ist, dass er zum Beispiel Straßenszenen oder irgendwelche Situationen durch eine Art Fotokollage so als großes Bild darstellt. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich, also es sieht... Ästhetisch kann man sich darüber streiten, das sieht okay aus, aber es ist jetzt auch nicht. Ja, sagen wir so, es ist nicht so schlecht wie die Gemälde von ihm. Ja, also es sieht besser aus als die Gemälde, finde ich auch. Ja, aber das ist halt auch nicht so beeindruckend. Ja. Seine Gemälde sind auch gut, er hat auch so eine Seite mit seiner Galerie, dass er da hat dann nur einmal so Porträts, die so ein bisschen halt, diese Van Gogh und Picasso-Sachen und Naturbilder, und dann hat er noch so Klecksbilder, die so genauso aussehen wie Jackson Pollock-Bilder. Das ist so blöd. Das ist einfach, ja. Das war nicht das, dass es so schwer war zu machen, sondern einfach nur das zum ersten Mal zu machen, ist das Besondere. Und nicht, nicht das nachzumachen und sagen, oh, das sieht aus wie Kunst. Das sieht schon aus wie Kunst, aber es ist halt keine Moderne. Und er hat Selbstporträts, die aussehen, als hätte er es mit der falschen Hand gemacht. Ja, mit dem Mund. Ja, oder so. Aber es ist nicht nur das, er ist auch noch Schriftsteller geworden. Oh ja. Ja. Und halt, er hat ein Buch über sich selbst sozusagen geschrieben, über dieses halt, er hat von diesem José Silva halt dieses gelernt, die Silva Method to Mind Control. Ich weiß nicht genau, was das ist. The Silva Mind Control Method of Mental Dynamics. Hat er gemacht. Und das hat er aber auch nur co-authored mit José Silva. Ja. Und da schreibt er, und das hat to date, also bis heute, mehr als 1 Million Exemplare verkauft. Ja. Aber wenn man, also José Silva ist 1999 gestorben. Ja. Also, und das Buch ist 1995 schon auf Deutsch erschienen. Also, es ist komisch, dass das da nicht erwähnt wird, dass das Buch eigentlich schon über 15 Jahre alt ist. Das klingt jetzt so, als ob es auch in diesem Timeframe von 3 Jahren gemacht hat, aber das ist ein ganz altes Buch. Ich wette, das hat sich nicht wegen seinem Namen. Das hat sich nicht, weil wenn ich, genau, haben wir auch schon gesagt, wenn ich jetzt mit Umberto Eco ein Buch Co. herausbringe, dann kauft das auch wahrscheinlich über 1 Million Leute. Aber die kaufen nicht, weil da Henrik draufsteht. Umberto Eco und Henrik haben. Also, ich würde es kaufen, weil Henrik draufsteht. Ja. Aber das ist, Das ist ja nicht wichtig. Aber am besten finde ich den vierten Punkt, mit dem er das beweist, dass er nämlich ein Supergenie ist, weil er durch die Zeit springt. Weil er hat nämlich eine Webseite gemacht, wo er verkauft, dass er durch die Zeit springt. Und das ist erfolgreich. Ja. Also das ist wirklich der Punkt, den er da anbringt, dass er sagt, ihr seid ja hier auf dieser Seite und guckt, wie gut die ist und wie erfolgreich ich damit bin. Und das ist der Beweis, dass ich durch die Zeit gesprungen bin und durch die Universen. Ja. Er hat eine sehr gute Art, seine Theorien mit sich selbst zu beweisen. Ja. Guck, wie herausragend ich bin. Ja, ja, genau. Oder als er gefragt wird auf der Website, wann denn sein erster Quantensprung war, und er antwortet, ich habe es vergessen, aber ich springe noch einmal kurz in ein anderes Universum und frage die Version von mir selbst, die sich noch dran erinnern kann. Oh Mann. Ja, das kann man einfach so ist das bewiesen. Echt wie so eine Doctor Who-Folge. Ja, aber das Gute ist halt auch, dass er mit diesem letzten Punkt von dem Business, dass er das aufgemacht hat, dass er da wirklich dann mit den 4 Sachen, die er da aufzählt, das mit auf diese 3 Jahre irgendwie beschreibt, weil er sagt, dass er 2007 das Business aufgemacht hat. Ja. Und dass er jetzt über 100.000 Mitglieder da hat auf seiner Seite, was ja auch stimmt. Und dass er jetzt, das presst er dann zusammen, Zeitspanne von nur ein paar Jahren wie kann nur ein normaler Mensch all diese verschiedenen Ziele erreichen? Ein normaler amerikanischer, ein Senior. Die andere Leute sozusagen in einer Lebenszeit noch nicht mal erreichen. Ja. Aber, unglaublich. Ja, eigentlich ist die Zeitspanne erstens über 20 Jahre wahrscheinlich. Ja. Und zweitens sind die Sachen jetzt auch nicht so herausragend. Er ist jetzt nicht, wie gesagt, Astronaut oder Arzt geworden. Nee. Ja. Oder Rockstar oder Supermodel. Gut, aber mich hat es trotzdem überzeugt. Also ich möchte jetzt von Burt Goldman lernen, wie ich Auto fahren kann, wie Vin Diesel zum Beispiel. Ja. Wie viel würde mich das denn theoretisch kosten? Ich glaube so mehrere 10.000 Euro, oder? Ah, da müssen wir natürlich ein bisschen springen. Oder ist das zu früh? Nein. Nein, das kann man jetzt gut sagen. Das kann man gut sagen. Also es gab verschiedene Berechnungen erstmal, wie viel das kosten würde. Also erstmal, wie wird dieser Kurs überhaupt an den Mann gebracht? Und zwar ist das auf dem Audioweg. Es ist also eine CD-Box, die man erwirbt mit 6 CDs, wo verschiedene Kurse drauf sind. Also die sind auch ziemlich abenteuerlich. Die sind auch extrem lange aufgeschlüsselt auf der Seite. Ja. Dass man zum Beispiel, wird einem unter anderem auch in einem Unterkapitel eine andere Methode, die ebenso wirksam ist wie Quantenspringen und genau die gleichen Effekte hat, beigebracht. Oder sehr schön, bei Modul 0, bei Introduction, gibt es ja den Punkt, am I smarter than Stephen Hawking? Fragezeichen, Antwort, probably not, steht dahinter. Ja, das gilt wohl für die meisten Menschen. Ja, da sind wirklich gute, und da sind auch ganz viele Geschichten anscheinend drin, zum Beispiel How Margot Saved Her 6-Year Marriage from Ruin. Dann so drin, solche Geschichten. Aber es geht halt auch ganz viel um andere Techniken. Also es kommt auch Feng Shui und dass man seine Möbel umstellen soll und so weiter. Also wie andere Leute gut auf einmal in Akupunktur werden durch Quantensprünge. Genau. Oder wie man Ängste überwinden kann. Und man lernt, dass auch CEOs Menschen sind. Und wie Hotshots CEO Seymour McLean overcame his greatest fear. Also es sind wirklich interessante. Also ich finde, man muss den zugutehalten, diesen ganzen Teasern, dass man irgendwie dann Lust hat zu hören, was da eigentlich für ein Blödsinn sozusagen erzählt wird in den einzelnen CDs. Ja, das klingt ganz cool alles. Also das ist das Einzige, was ich bisher so gelesen habe von so Sachen, wo ich dann denken würde, das würde mich wirklich interessieren. Also im Vergleich zum Beispiel zu diesen von Cryon-Schule, die haben mal verkaufen ja auch so CDs und das klingt immer ultra langweilig. Ja. Aber der sagt halt hier immer so richtig gute Teaser, halt wie The Jigsaw Photo, The Shocking Discovery I Made by Piecing Together a Bunch of Photos. Also, das klingt halt immer wie Geschichten, die lustig sind. Ja, da denkt man sich, passiert? Und am Ende ist die Pointe total bescheuert. Ja. Ich will gerne wissen, wie bescheuert die Pointe ist. Also ich will es wahrscheinlich nicht aus den Gründen hören, die er sozusagen, mit denen er wirbt. Aber ich würde es gerne hören. Und ich will ihm dafür mehrere 10.000 Euro geben, auf jeden Fall. Weißt du, was er dann zu dir sagt? Sag mal. Hör auf, mir dein Geld an den Kopf zu werfen. Ich bin ein alter Mann, ich bin 83 Jahre. Was soll ich mit dem ganzen Geld? Ja. Ich habe Reichtum in der Form von Enkeln. Und außerdem ist gerade Rezession und Wirtschaftskrise, das kann ich nicht guten Gewissens machen. Also ich habe mich dann mal ein bisschen zusammengesetzt mit meinem Herausgeber, und der hat so ein paar Berechnungen gemacht und hat gesagt, okay, wir sollten diese CD-Box vielleicht verkaufen für $497. Nein. Das könnte jeder noch bezahlen und das würde uns noch einen guten Profit geben. Also das ist genau die magische Grenze, $497. Ja. Und dann denke ich, haben wir schon gedacht, dass die meisten Leute könnten schon $497 zusammenkratzen. Aber ich habe mich einfach nicht wohl damit gefühlt. Und was habe ich deswegen gemacht? Ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil nicht wirklich jeder Quantenspringen anfangen konnte oder nicht jeder Zugang dazu hatte. Deswegen habe ich gesagt, slash it. Wir machen immer noch Profit, wenn mehr Leute es sich leisten können. Also so $397 Dollar. Ja, genau. Mein Herausgeber einfach seinen Taschenrechner wieder rausgenommen und hat gemacht $397. Nein. Und dann hat er es durchgestrichen. Ja. Und hat er gemacht $297. Also 97 ist fix. Dann wieder 197. Und dann haben wir bei 197 auf einmal die Decke getroffen. Also richtig. Und dann haben wir die gesagt, Decke. Ja, und haben wir gemerkt, okay, wenn wir jetzt noch tiefer gehen als diesen Preis, den ich jetzt gleich nenne, dann würden wir einen Verlust machen, nur indem wir die Website im Netz lassen würden. Ja, kennt man. Weil, Webseiten, 1 Milliarde Euro. Genau, und dann haben wir herausgefunden, okay, $97 ist der Sweet Spot. Ja, richtig. Habe ich mir auch gedacht. Das ist aber ein incredible Deal. Ja, also es ist ja genau wie bei uns eigentlich. Humoralpathologie.de kostet auch ungefähr $97 am Tag. Richtig. Auf 100 Kilometer. Okay, also dann $97. Das heißt, dann kriege ich CDs geschickt, die ich dann in meinem Auto hören kann. Moment. Also das Problem ist, $97, da würden wir natürlich, wir können dann nur die Downloads von den CDs zur Verfügung stellen. Also du wärst dann sozusagen der Inhaber der digitalen Silberkollektion der CDs. So. Also du hättest dann die Downloads und die könntest du dann auch auf deinem MP3-Player oder iPhone oder so hören. Ja. Auf deinem Zoom, als er noch nicht eingestellt war. Ja, aber wenn du trotzdem CDs möchtest in einem hochwertigen Booklet und schöner Verpackung und so, dann muss es halt ein bisschen mehr kosten. Und zwar ungefähr $100 mehr, weil CDs sind teuer. Das musst du sich mal vorstellen. Außerdem müssen die ja noch zu dir geschickt werden. Und aber es ist wirklich weltweites Versenden der CDs. Also du könntest die auch in Deutschland jetzt bekommen für $197. Oh, cool. Oder extra mit dem Zeppelin für dich. Aber eigentlich ist es bei mir so, dass ich einen Teil gerne im Auto hören würde und einen anderen Teil auch beim Joggen auf meinem MP3-Player. Auch das ist möglich. Dann kannst du nämlich die Platin-Kollektion dir kaufen. Und die kostet, da sind die CDs und dann noch die Downloads drin. Und das Beste ist, die Downloads kosten nur die Hälfte. Also sind wir dann nur noch bei $247. Wow. Also man kann sich natürlich auch die CDs nur kaufen und sich die dann zum Beispiel in iTunes einlegen und sagen, RIP to MP3. Nein. Aber das wären halt nicht die offiziellen MP3s. Mhm. Ja. Das wären ja nur die von der Audio-CD erstellten. Okay. Ja, ich finde das super. $250. Das ist gut. Gutes Angebot. Und dann höre ich die Meditation und bediene dann schweres Gerät. Bist du verrückt? Weißt du, das Problem ist, bestimmte Songs auf dieser CD sind so designt, dass sie dein Gehirn auf ein Alpha-Level bringen sollen. Und das ist sehr unpassend, wenn du schweres Gerät bedienst. Also, aber es ist gut, es kommen halt so Meditations-Songs sind drauf auf den CDs und auch halt Vorlesungen. Und deswegen kann man die am besten beim Joggen auch so noch hören. Da macht es anscheinend nichts. Da fällst du jetzt nicht um bei der Meditation, wenn du die beim Joggen hörst. Das ist ja auch meditativ. Oder wenn du zur Arbeit fährst, da kannst du dich zum ersten Mal seit immer auf deine Zugfahrt freuen, wenn man auf der Zugfahrt sich dann Quantum Jumping CDs anhören kann. Also irgendwie This American Life oder sowas ist ja langweilig, das macht dann ja nur traurig. Ja. Dann kann man in Zukunft sich das anhören. Oder der heiße Developer Podcast. With Quantum Jumping, you'll actually look forward to your long commute. Imagine that. Wow, was hast du gesagt? Jetzt schon mind gleich blown. Ja, und das Gute ist, du kannst es erstmal kaufen. Ja. 60 Tage, Rückgaberecht und es gibt 3 Garantien sogar darauf. 3. Ja. Zum 2? Beispiel? Also es gibt jemand anders. Ja, ich kann erzählen, die Garantien. Ja. Die sind nämlich erstmal Qualität. Also er sagt, man wird das absolut lieben und wenn man es nicht mag, dann kriegt man es nach 60 Tagen sein Geld zurück. Und außerdem sagt er, man soll alles behalten, weil er will jeden zufrieden machen. Ja, also was man drüber hinaus bekommt, die Boni, genau, zu denen wir bekommen werden, die kriegt man behalten. Und dann sagt er halt, die zweite Garantie wären die Ergebnisse, also dass man halt auch tatsächlich Ergebnisse bekommt. Und jeder der das benutzt, wird halt sein Leben völlig verändert sehen, sagt er. Ja, und dann das ist eine Garantie. Richtig. Und dann der dritte Punkt, das ist ungefähr dieselbe Garantie. Impact on your life, also Auswirkungen in ihrem Leben. Da sagt halt, wenn man dann diese Alpha-Exercises macht und die Bonuses, dann und man dann halt hat immer noch nicht, das ist sehr gut geschrieben, und man dann noch nicht immer Quantensprungphänomene erlebt hat, die 10-mal mehr wert sind als der Preis des Kurses, dann soll man ihn kontaktieren. Und dann wird er einen persönlich darauf hinweisen. Ich finde es gut, dass er sagt 10-mal mehr, weil $97. Also ich würde sagen, $97 mal 10, das ist ungefähr $1,000. Ja. Ganz grob. Also wenn wir jetzt also sagen, $97 investieren. Man könnte durch die Zeit springen und durch die Welt springen, durch alle Universen springen. Und man kann ja letzten Endes auch durch die Zeit springen, man muss ja nur in Universen springen, wo das Leben irgendwie ein bisschen später angefangen hat. Genau. Dann ist das ungefähr $1,000 wert, hat er damit gesagt. Mindestens ungefähr. Also ich würde auf jeden Fall, deswegen kaufe wenn ich schlau wäre, das Platinum-Pack kaufen. Dann hast du mit $2,500, das ist mehr Gewinn. Okay. Ja, also das garantiert er einen. Das ist ja interessant. Außerdem gibt es halt Bonuses. Ja, das ist aber, dieser Punkt ist so blöd mit den 10-mal mehr. Weil ich meine, vielleicht ist es kein Geld, also kein Gewinn im Sinn von $1,000, den du bekommst, sondern aber mach mal einen Preis für den ideellen Wert oder für die Erlebnisse. Ja. Wie kannst du diese Erfahrung denn bitte schön mit einem Preis von unter $1,000? Das kann man gar nicht in einen Preis fassen. Deswegen kann er da, glaube ich, immer so rauskommen. Tja, aber ich schätze mal, das lohnt sich gar nicht. Ich denke mal, dass die Leute, die das kriegen, sind meistens zufrieden. Ja, aber vor allen Dingen sind die zufrieden, genau, weil everyone loves good bonuses. Ja, das war schön gesagt. Ja, und dann sagt er darunter, it took me 31 years to show you quantum jumping, so I'm throwing in these unbelievably valuable bonuses to celebrate. Juhu. Woo! Und die Bonuses sind sehr gut. Ja, Bonus 1. Bonus 1 ist The Spring of Wellness und es ist $27 wert. Ich finde schön, dass er immer so einen Wert damit hat. Und immer sieben am Ende, das muss so sein. Ja. Ja, und sieben, das ist die magische Zahl. Richtig, und das ist irgendwie was, das verstehe ich nicht ganz, was es sein soll. Also man wird irgendwie ruhig. Ist es jetzt eine CD oder? Das schreibt er alles nicht. Jedenfalls schreibt er am Ende davon, also man kann da ins Universum, natürliche Energie, bla bla bla. Und da schreibt dann seine Studenten, also seine Schüler, zahlen dafür Tausende von Dollar, um das zu lernen. Aber er gibt es einem umsonst. Man würde meinen, seine Studenten sind ein bisschen bescheuert. Ja. Da würde ich mir doof vorkommen, wenn ich ein Schüler von ihm wäre. Ja, absolutely free. Also ich finde das gut. Das ist so, wie als würde man so auf QVC oder sowas Produkte preisen. Genau, und dann einen Bonus gibt es dann noch. Ja, Bonus 2. Ah, ich liebe gute Boni. Bonus 2 ist der Quantum Jumping Tax Companion. Also das $47. Ist richtig, Wert von $47, das ist die CD als Buch. Ende. Ja, ja. Genau. Okay, dann kein Rückspielen, kein Zurückspulen mehr, kein Vorspulen mehr, nicht mehr auf Pause stellen, einfach Buch aufschlagen und lesen. Yes. So oft man will, wo man will, wann man will. Okay, dann bestelle ich mir das so nächste Woche. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Du musst jetzt bestellen, denn wenn du jetzt bestellst, ist es 30% billiger. Ja, und man muss sich mal vorstellen. Wir sparen nicht nur, wenn wir das erstmal zusammenrechnen, dann wären wir schon bei über $300, wenn man die von der Platinum. Wow. Wenn Edition ihr jetzt Platinum ausgeht. Nimmt? Ja. Oh, das ist unglaublich. Hast du da Spaß? $30 oder so. Und dann kriegst du ja mindestens das Zehnfache. 30% weniger sind $200. Muss man jetzt das Zehnfache von dem gesparten Wert oder von dem, den man ausgegeben hat? Oder kann man einfach im Universum nachgucken? Ich dafür muss ich erstmal einen Quantum Jump machen. Ja. Bert Goldman. Okay, auf jeden Fall. Jetzt, wenn man jetzt bestellt, und jetzt bitte, ihr könnt nicht keine Hektik, man kann es auf jeden Fall mit E-Mail ganz in Ruhe bestellen, man muss nicht irgendwie anrufen, wir müssen jetzt nicht zum Telefon weggehen oder so. Okay. Liebe Hörer. Best Value Platinum für $167. Boah. Also man kriegt, das kann ich gar nicht glauben, die CDs und auch die Downloads, die sonst $250 bekommen und die Boni und die 60 Tage risikofreie Dreifachgarantie auf Lebensveränderung und Lebensveränderung und noch was. Ja. Rückgabegarantie, genau. Ja. Für einen, dem Wuchten, für noch nicht mal den Preis der der Gold-Edition. Der CD-Box. Kann ich gar nicht glauben. Warum geben die denn jetzt uns diesen 30% Discount? Ich denke, das liegt daran, dass die das in die Hände von so vielen Leuten bringen wollen wie möglich. Wow. Ja. Warum machen sie es nicht einfach umsonst und stellen es auf Pirate Bay oder so? Weil man das nicht macht. Kann nicht einfach vielleicht in das Universum springen, wo das auf Pirate Bay ist. Das könnte da runterladen. Ja, ich habe eine gute Idee. Wir könnten uns das einfach zu viert zusammenschmeißen und kaufen. Mhm. Und einer, und der dann, und dann lernt das halt einer von uns. Oh, ne, und genau, der springt dann ins Universum, wo das umsonst ist, und lädt das auf sein iPod und kommt zurück. Ja, das wäre gut. Aber man kann das, ist ja leider nur ein Mindtrip. Also müssen wir es irgendwie anders machen. Kann man der muss selber, dem, der muss das immer sagen dann. Ah, okay. Okay. Ja, und ich will dann auch unbedingt in das Universum springen, wo wir auch einen Podcast machen, aber wir haben alle einen Bart, nur Tim nicht. Und ich bin der Podcast-Host. Oh ja, da möchte ich hin. Auch. Ja. In das Universum, wo unser Podcast von ganz vielen Menschen gehört wird. Mir ist übrigens gerade was aufgefallen. Wo die Leute am Fenster stehen und immer zugucken, wenn wir aufnehmen. Das Universum, in dem Quantum Jumping auf Pirate Bay ist, ist unser Universum. Oh, was, echt? Ja. Ist es auf Private Bay? Ja, es ist. Auf Private Bay. Private Bay. Wie viel Seats? In dieser Dimension 68 Seats. Wow, das ist gut. Wie viel Max? Dann können wir 270 Max. Okay. Also ich würde sagen, vielleicht kaufen wir uns das nächstes Mal und dann sagen dann, was drin steht. Ja, genau. Da können wir mal reinhören. Ja. 60 Tage haben wir Zeit. Richtig. Ja, also es ist schon interessant. Ja, Scrollen hat sich gelohnt. Scrollen. Das ist, also ich finde, die Seite ist so wunderschön gemacht, weil die sich so von oben nach unten, das ist wie so eine Geschichte, die sich so entfaltet. Vor allem, weil er dann die Überschriften immer, also er schreibt ja immer so ein Riesenzeug, immer Feng Shui, bla bla bla. Und dann schreibt die Überschrift, die da runterkommt, ist "But hold on just a second, Bird." Also als wird man mit dem reden. Als ob der Moderator in der Werbesendung. Ja, das ist wirklich wie so ein Dialog mit dem. Und dann sagt er, anyone in their right mind would by now surely say, how can you even be sure alternate universes exist? Und dann sagt er immer so von wegen, sie müssen kartiert denken, ich bin verrückt, aber hier der Beweis. Und dann sagt er einfach, also ja, das ist so. Ja, genau. Oder sagt er zum Beispiel, dass er den Film geschaut hat, What the Bleep Do We Know? Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Das noch ist nicht. So ein 1-Millionen-stündiger Quatsch-Film. Auch so eine Doku, ne? Doku. Ja. Also so Count-Doku-mäßig. Das ist wirklich eine Dokumentation, kann man das nicht nennen. Das ist halt so, halt wie er. Man nimmt so Quantenmechanik und liest so ein Buch und bei allen Dingen, wo man sich denkt, hä, da sagt man, das ist bestimmt Zauberei und Gott und Magie und außerdem alles andere. Mhm. Und dann macht man einen Film drüber. Und dann sagt man, Stephen Hawking hat das aber auch gesagt. Zum Beispiel World Famous Professor, bla bla bla. Ja. Und so ist das die ganze Zeit. Also ein bisschen wie das Revolution 2012. So in dem Bereich liegt das. Ja, das ist schön. Ich fand es auch noch komisch auf der Seite, dass er manchmal, gerade auch am Anfang, wo er gesagt hat, dass man das bei Matrix zum Beispiel in kurzer Zeit Kung-Fu-Meister, Helikopterpilot und Ingenieur oder sowas werden kann, dass er dann da so kleine Sternchen rangemacht hat und all in a matter of minutes mit kleinen Sternchen, aber es wird nie aufgeklärt, was das Sternchen bedeutet. Das ist nirgendwo auf der Seite. Ich habe ganz oft Side-Search gemacht und überall geguckt nach einem Sternchen, wo das aufgelöst ist. Das wird nicht erklärt. Es gibt ja auch viele Erfahrungsberichte von Personen. Da steht ja auch mal, die Erfahrungen müssen nicht immer so sein. Ja, genau, das steht immer bei. Der Musiker ist gut, ne? Der gesagt hat, I'm a musician and songwriter and I quantum jump to gain inspiration. Ja. Und dann, während er gesprungen ist, hat er seinen Doppelgänger getroffen und hat gesagt, I want to see you smile. Und an dem Tag hat er ein Lied geschrieben mit dem Titel I want to see you smile. Und das war seine Inspiration. Und das war der größte Hit Ja, wir erinnern uns alle. Grammys. Wir erinnern uns alle an I Want to See You Smile von Vincent McNichol aus Quebec. Ich fand gut die Erfahrung von Sarah Suniga. Ja. Die war ja eine Putzfrau. Ja. Und dann hat die sich gedacht irgendwann mal. In dem Seminar, ja. Ich will nicht mehr putzen. Ich will jetzt so Raumdekorateurin werden. Mhm. Und dann hat sie Quantum Jump gemacht und hat ihr Raumdekorateur ich gefragt und ja. Ich gesagt, ja, mach das mal. Nee, das hat gesagt, dress up houses for sale. Ja. und das ist dann And Like Me. Also ich wusste nicht, was das bedeutet und der Typ von dem Seminar, also der Bert ja. Goldman, wusste das auch nicht. Ja. Der ist nicht so klug. Und dann hat sie das aber gemacht, ne? Aber sie wusste nicht, wie viel sie dafür nehmen sollte. Und dann hat sie nochmal einen Quantum Jump gemacht. Und dann hat sie gesagt, bam, $500. Yeah. Ja. Und so ist sie ganz reich geworden. Ja, und jetzt hat sie nicht nur erst zwei, dann drei Frauen gehabt, die für sie arbeiten. Und jetzt sind es mittlerweile 87 und ihr Mann ist auch nicht mehr. Sieben. Ja, warum so oft sieben? Wieso immer ja. sieben? Ganz tja. Was. Tja. Ja. Aber es ist ganz komisch, vor allen Dingen, weil es auch dieses... Sie war in diesem Seminar und hat diese Idee gehabt und dann haben auf einmal hat sie gefragt, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, dieses Dress-up-Houses for sale und dann ja. hat sie dann rausgedacht, dann hat sie halt diese Idee gehabt, wenn ich könnte eine Firma aufmachen, die Häuser, die nicht gut verkauft werden von Maklern, ja, schön wieder schön macht und dann werden die verkauft und dann waren auch zufällig vier Makler anwesend und dann hat sie da ihre ersten Häuser bekommen und dann ist das halt von da so weitergelaufen. Ja. Ja. Also das ist natürlich ein großes, also eigentlich hatte sie nur eine Business-Idee. Ja, ja. Und das ist halt die ganze Zeit, dass ja, man Sachen, muss halt eine gute Idee haben. Und das ist immer so, wenn sie eh schon eine gute Idee haben, dann können sie die hier einfach ja. einen unsinnigen Grund dafür finden, die auch umzusetzen. Ja, dann kann man auch noch sagen, ja. dass man das durch einen Quantensprung hatte, diese Idee, und dann kriegt ja. man vielleicht auch noch, weiß ja. ich nicht, $50 für diese Testimonial auf der Seite oder ja. diese Story. Ja, und man muss sagen, es hat sich für sie ausgezahlt. Sarah hasn't cleaned a house in a year. Ich möchte ja. zwar nicht zu ihr Gibt's. Zu Besuch kommen, aber ja. Ja. Das ist echt schön. Simple, it was Quantum Jumping. Ja. Aber diese Quantum Jumping CD-Reihe, die sieht auch so gut aus. Also der hat echt Geld reingesteckt in dieses Zeug. Auf jeden Fall in die Also Website, in das Design ne? und sowas. Ja, ja. aber auch ja. dieses Produkt. Also ich weiß nicht, ob man wirklich so eine schöne Box kriegt. Die sieht doch sehr gerendert aus. Aber die sieht auch gut aus. Dieses Blau und Rot. Mhm. Also das kann ich auch den Zuhörern empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ja. Sieht aus wie das Firefox. Und danach bei Pirate Bay zu kaufen. Das sieht aus wie so Photoshop eine Box von Adobe. Ja, richtig. Genau. So wie CS. Das ist, könnte auch die CS6 sein. Ja, genau. Ja, also ich hoffe, dass Adobe sich vielleicht. Dann auch noch... vielleicht ist kontaktieren sie ja bald. Und dann kann das auch noch auf seine Seite schreiben. Ja. Dann hat ihn auch noch Adobe wegen meines guten Webdesigns hat mich dann kontaktiert. An old man like me. Das kann man eigentlich mit in diese ganzen Pakete tun von Adobe. Ja. Ja, aber das Webdesign ist sowieso von Mindvalley und Patrick Lane. Also das ja. hat er, glaube ich, nicht selber gemacht. Also Mindvalley, muss ich hiermit sagen, sind ab sofort die beste Webdesign-Firma im Bereich Esoterik. Ja, mal gucken, was sie noch gemacht haben, können wir zum nächsten ja. Mal machen. Ich fände es auch komisch, aber andererseits hat er auch wieder gut übertrieben, wenn man auf seiner Seite mal guckt, wo er seine Kunst hat. Ich glaube, das ist einfach nur Birds Art oder irgendwie sowas .com. Da sagt er dann, dass seine Fotografien nicht mehr auf Museen in der ganzen Welt ausgestellt werden, sondern momentan exklusiv in einem Museum. So. Ja, er hat das jetzt oder seine Bilder, er hat das schon ein bisschen zurechtgerückt. Ja, in ein komisches Licht gestellt. Also, da kann man ganz viel Kunst von ihm sehen, die ist auch, naja. Ja, also seine Internetseite hat auf jeden Fall das Moralpathologie Seal of Approval. Auf jeden ja. Fall. Hervorragend. Alle Seiten sollten so kurzweilig sein. Ja. Mit QVC. Oh. Aufbau. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gerade auf der Seite von Mindvalley und die haben unter ihren Produkten auch das Awesomeness Fest. Yeah. Vielleicht gibt es das ja auch in diesem Alternativuniversum, wo Pirate Bay ein Laden ist. Sachen nee, das ist ein Pirate-Geschäft. Es ist so eine Bucht, wo man reinfährt mit einem genau. und dann da Sachen. Weil da verkaufen halt Piraten dann ja. Produkte. Ja. Ja, also wirklich eine tolle Seite und das ist ja auch nicht alles, sondern es ist ja auch noch User Experiences, Blog, Articles ja, und sowas. Also er hat noch ganz viele andere Nebenprojekte. Er hat ja erstmal einen Blog, der heißt The American Monk. Ja. wo er auch seine Weisheiten verbreitet. Ja. Und seit kurzem hat er auch einen Blog zu Quantum Jumping. Der gibt es, glaube ich, seit Ende März. Und da postet er auch jede Woche ein Video. Wo er erzählt. Wie fit sieht er aus mittlerweile? Also für 83 sieht er relativ fit aus. Hat gut schwarz gefärbte Haare, ne? Ja, hat längere Haare, das sieht man gar nicht auf seinen Fotos immer. Er hat so ein ganz schulterlanges Haar. Ah, mittlerweile. Ja. Also sieht aus wie ein netter Opa. Ja. Ja, und ich habe mir mal das erste Video angeguckt und da erzählt er nochmal, was das Ganze ist, halt Quantum Jumping. Lustigerweise sagt er auch da, dass das ja, also Quantum Jumping muss nicht immer so funktionieren, wie man sich das vorstellt, weil nichts funktioniert so, wie man es sich vorstellt. Das hat schon ein gewisser Herr Murphy gesagt. Genau. Und was er auch sagt, ich kann mal ein paar Zitate vorlesen. An einer Stelle sagt er, I read it a lot when I was a child. Also sagt, read it, shut read. Okay, lass das. Und an einer Stelle redet er dann auch über Physik und sagt, dass das Einzige, was Physiker daran hindert, Quantensprünge zu machen, ist die Physik selber, weil sie halt daran glauben. Was? Oder weil sie nicht daran glauben, an Quantensprünge. Weil sie halt an die Physik glauben. Nicht an Jumping. Und deswegen können wir es wahrscheinlich eh nicht machen, selbst wenn wir es uns kaufen. Genau. Und dann fallen wir auch wahrscheinlich aus seiner Garantie raus. Kann sein. Und falls ihr vergessen haben solltet, wie hoch die Lichtgeschwindigkeit ist, da sagt er 184.000 something miles per second or hour. da wusste er nicht genau Bescheid, wie das. Er hätte mal springen sollen und fragen. Sei ja, Physiker, genau. Ich. Moment. In einem Moment eines Augenzwinkerns habe ich es rausgefunden. Dann hätte er es beweisen können, so ganz eindrucksvoll mit seinem Teleprompter. Gut. Und er behauptet auch noch, dass man ja 75 Jahre brauchen würde, um 75 Lichtjahre zu reisen. Also normale Menschen würden so lange brauchen, aber er ist schneller. Er kann in einer Sekunde da, weil er halt... Normale Menschen reisen mit Lichtgeschwindigkeit. Genau. Ja, ich will mal einen Menschen sehen, der mit Lichtgeschwindigkeit reist. Ja. Und auch an einer Stelle sagt er auch noch, er könnte jetzt anfangen zu singen, weil er hat ja auch einen Quantum-Job gemacht, um singen zu lernen. Und ihm wurde auch mal einen Job angeboten als Sänger. Ja. Aber er macht es jetzt einfach mal nicht. Das macht er in späteren Videos. Das würde ich gerne mal sehen, wo er so ein bisschen summt. Also ich glaube, wir müssen auch weiter ab sofort unsere Sendung so machen, dass wir immer sagen, nächste Folge wird so gut. Aber erst dann. Ja, nächste Folge wird wirklich gut. Ah, wie gut die wird. Wieso? Was? Du wirst schon sehen. Ist noch geheim? Okay. Ja. Aber ihr müsst mich mal bei Zeiten einweisen. Nächste Folge. In 3 Monaten ist es soweit. Nein, diesmal wahrscheinlich schneller. Ja. Eventuell. Wenn es wieder hält. Man weiß nie, was passiert. Man weiß nämlich nie, ob es so funktioniert, wie man denkt. Leider. Zeit sagt, wir können jetzt noch so ein bisschen abschließendes machen. So. Wir machen noch einen Quantensprung ins Esoterikforum, habe ich gehört. Ja. Und zwar habe ich in dem geliebten esoterikforum.at. Ach, das gibt es. Nein, das ist schlecht. Okay. Da gibt es eine Ecke, in der Leute so Gedichte und Geschichten, die sie geschrieben haben, posten können. Also die sind auch alle, haben auch alle Quantensprünge gemacht. Die haben Quantensprünge in ihr Autor-Dasein gemacht. haben einen Automat gebaut, in dem man ein bisschen Geld einwerfen muss und dann lesen die einem Geschichten vor. Und ich habe ein bisschen Geld eingeworfen und folgende Geschichte ist mir zu Ohren gekommen. Die Geschichte trägt den Titel Seidenstraße, ... Sie fängt an mit, das alles ist inzwischen passiert. Ich weiß nicht, ob davor schon mal was kam, aber ich lese einfach mal das vor, weil das auf jeden Fall Lust macht auf mehr. Frau mit viel Fantasie aus einem kleinen Fischerdorf in Südportugal glaubt, ein Kameltreiber zu sein. Die Handlung beginnt in der Praxis eines Psychiaters und springt plötzlich mitten in die Wüste Saudi-Arabiens hinein, wo kämpfende, liebeshungrige Kamele und die hitzigen Debatten der beiden Helden über Platons Höhlengleichnis und Kants Kritik der reinen Vernunft erst einmal je durch Mohammed und seine Wüstenkrieger ein Ende finden. Mohammed, der gefährlichste und meistgesuchte Terrorist auf Erden, ist beeindruckt von den beiden. Er sieht in ihnen fromme Gläubige und potenzielle Dschihadis und ladet sie auf eine Pilgerreise nach Mekka ein. Auf der halsbrecherischen Flucht vor Mohammed geschehen am laufenden Band Verwechslungen. Das ist die Geschichte von Tim und Sprupp hier. Ja, also die beiden Helden können es nicht lassen, weiterhin über ihre Lieblingsthemen, die Psychoanalyse von Freud und die Philosophie, zu streiten, während die Schauplätze Jeddah, des modernen Saudi-Arabien, mit seinen Märchenpalästen und Einkaufszentren zu den heiligen Städten Mekka und Medina wechseln, bis in das Innere eines Gefängnisses und sie immer tiefer in die Welt des Islam verstricken. Der saudische Supertanker Ramla bringt die beiden Helden und ihre Kamele nach Rotterdam. An Bord eines Luxusliners mit 1800 Passagieren geht es von Rotterdam nach Lissabon, nur nicht wie geplant in 3 Tagen, sondern in 3 Wochen. Völlig überrascht erblicken die beiden die Küste von Island und erfahren, dass die Fahrt weiter nach New York gehen soll und von dort über die Karibik nach Portugal. Am Ende führt Allah auf wundersame Weise die Wege von Ali, dem Schränk, und Mohammed erneut zusammen. Die wahren Helden am Ende dieser Geschichte sind Alis Kamele. Also es ist dann so, am Ende wird der Vorhang hochkommen und man merkt, die beiden Helden waren die ganze Zeit die Kamele. Oder genau, es kommt auch noch ein Ausblick. Endlich kehren beide heim, aber ihr Tatendrang ruft zu neuen Abenteuern. Eine Einladung von Genghis Khan war das. Und ja, die Autorin oder der Autor schreibt noch, die Geschichte spielte bewusst im Hier und Jetzt und ist vom Tempo her atemlos. Aber auch inmitten dieser Atemlosigkeit entstehen Augenblicke zwischen Ali und dem Schränk, die so dicht sind, dass sich plötzlich ein Tor öffnet, eine innere Sicht und man einen Blick erhaschen darf in den unendlichen Raum. Und das wird Leere genannt. Leere oder Leere? Also Leere mit 2 E. Also. Das ist aber wirklich ziemlich dicht. Ja. Aber wenn Leere, ganz viel Leere in der Dichte ist, dann ist das doch irgendwie ein bisschen lang. Also das will man doch nicht lesen dann. Ja, ich weiß nicht, also mir wurde diese Geschichte sehr gut verkauft. Ich habe jetzt Lust. Ich finde das auch gut. Das hört sich für mich an wie so eine Folge von Adventure Time ungefähr. Für mich hört sich das an, als ob Jostein, oder wie heißt der? Jostein Garder heißt er ja wahrscheinlich in Deutschland. Jostein Garder. Ja, von Sophies Welt sich als Co-Autor Murakami genommen hat. Und die beiden schreiben aber nicht die Geschichte der Philosophie, sondern die Geschichte der Religion und eine Weltreise und die Geschichte der Welt mit Kamelen und, und vor allem, also die Murakami wegen der reinen Vernunft von Kant, das kommt aber bei dem auch immer vor. Hat er das mal einmal gelesen, oder? Ja, es ist halt so, seine Helden lesen immer so komische Bücher. Aber ich finde, Mohammed and the Jihadis wäre ein guter Bandname. Ja, stimmt. Ja. Ja, überhaupt nicht offensiv. Aber es hört sich anders wie so eine Rock'n'Roll-Band. Ja. Ja. Also es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die ich von dem Autor Martin erfahren habe. Wie, aber das war nur die Zusammenfassung oder? Ich denke, ja. Oder kommt gar keine Geschichte? Danach kommt noch, wird in diesem Thread, werden in einzelnen Posts, wird, glaube ich, die Geschichte erzählt. Super. Okay. Ist das so? Aber das war ja, was bisher geschah. Da stand, was bisher geschah, aber eigentlich wurde alles zusammengefasst. Bisher geschah halt schon alles. Ja. Also die können ja sozusagen sich ausleben und kreativ. Ja. Also kreativ klang es auf jeden Fall. Es sei denn natürlich, das, was danach kommt, ist die Geschichte mit Genghis Khan. Ja, das vielleicht. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist in einem anderen Thread. Das müsste man vielleicht schon mal. Die Hausaufgaben. Fangen wir einfach mal an vorzulesen jetzt. Nee, das macht. So viel Zeit haben wir nicht. Nein? Haben wir noch für irgendwas Zeit. Ich habe noch Zeit für einen Rausschmeißer, oder? Ja, ich würde nur noch schnell anmerken, wer das gerne komplett hören möchte, der muss einfach in die Dimension springen, wo unser Podcast 30 Minuten länger dauert. Genau. Also ich habe auf derselben Seite auch noch ein schönes Gedicht gefunden. Und mit schön meine ich nicht so schön, aber ja. Also schön. Ja, schön. Hat ein, dem Bild nach zu urteilen, ein alter Mann aus Hamburg geschrieben. Oh, okay. Trägt den Titel Meine kichernden Kinder. Ich trage einmal vor. Heute nehme ich meinen Wahrheitstrunk und mache auf dem Pupshaus Stunk. So springe ich im Delirium 2 Meilen zum Elysium und dampfe mit dem Raucherbein als Vater Jan zum Turnverein. Geschüttelt und nicht gerührt, mein Darm erschnaufte wie ein Ross von Nürnberg bis nach Fürth. Am Morgen die Latte und am Abend der Ständer. Ich baue mein Dach aus und schraub am Geländer. Hinein ins Getümmel mit Pfeffer und Kümmel, hinaus aus der Höhle zu Kläffer und Höhle. Ich bin ein solcher Hundenarr und spanne mir das Engelshaar. Ich hätte auch gern Balthasar, den Rüden aus der Kellerbar. Oh ja, in Dortmund lebt man sehr gesund. Das wussten schon die Sachsen. Ich entsprang aus einem Höllenschlund und wurde nie erwachsen. Denn bereits in meiner Jugend überfiel mich die Untugend und tat mich so an Schielen, dass ich musste Harfe spielen. Nach einem Schuss Tequila geht es endlich nach Manila. Man sagt, dort gibt es reichlich Suff und obendrein den Kinderpuff. Super. Das klingt wie so ein Freestyle von, bei Def Jam Rapster. Ja. Nur, dass das nicht so lang dauert. Oh Mann. Ja, ein wunderschönes Gedicht. Ich bin überrascht, das war ja formal richtig. Also so von Versmaß. Ja, aber es hat ständig gewechselt. Ja, das stimmt. Aber im Vergleich zu so anderen war es schon erheblich besser. Ja. Also heute ist unsere High-Quality-Folge, glaube ich. Also, oh Mann. Die Literaturfolge. Komische Sachen auf hohem Niveau. Also man kann sich diese Folge auch auf jeden Fall als physische Version auf einem schön gemachten Tonträger. Dann kostet es aber 180 Euro. Nicht 87. Na, 87 Euro. Ja, genau. Aber das, weil es High Quality ist das, denke ich, schon das wert. Und man kann sich die dann ja auch wieder zurück auf den iPod gucken. Genau. Mhm. Ja, also ich finde, wir sollten uns irgendwie mal was ausdenken, dass wir denn, ich meine, die Leute sagen ja immer zu uns, wir wollen gerne Geld nach euch schmeißen, aber wir haben ja keine Möglichkeit. Also vielleicht können wir auch mal Produkte erfinden, die wir den Leuten verkaufen können. Dass wir irgendwie alle unsere Folgen auf CD tun und sagen, bitteschön. Ja. Mit schönem Cover, designt von einer Künstlerin aus dem Esoterikbereich. Ja. Kennen wir eine. Wir haben Beziehungen, sag ich mal jetzt so. Ja. Na, unsere Stammhörer wissen das ja alles. Wenn wir Geld wollen, kriegen wir Geld. So ist es nicht. Nee. Wir stellen hier immer Projektanträge. Japanologie, da wird alles genehmigt. Also das kann ich euch sagen. Kein Problem. Ja, es ist halt so bei den wichtigen Fächern. Richtig, die DFG fördert alles. Also wir haben Anträge gestellt, auch mal für das Bubeshaus vollständig. Wurde sofort genehmigt, 100 Millionen Euro. So, Pups, aber ich glaube, wir müssen alle mal aufs Bubeshaus. Deswegen. Ah, du vielleicht. Ich würde sagen, das war die letzte Folge, in der dieses Wort jemals gefallen ist. Und, das glaube ich nicht. Wir können, glaube ich, langsam fast aufhören. Ich habe nur ein kleines Detail zur allgemeinen Entrüstung. Nämlich, ich war in meinem Lieblingsgeschäft, dem Pennymarkt, und habe gesehen, dort wird verkauft ein Energiemagnetarmband für 10 Euro. Und das sind diese Energiearmbänder, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die werden jetzt gerade überall verkauft und die machen genau gar nichts. Ich bin schockiert. Gibt's das wenigstens, ist das wenigstens, wenn ich das an meinen Hund mache, gegen Zecken oder so? Nee, das macht gar nichts. Auch nicht, so einfach ohne Bernstein. So oder so gar nichts. Ja. Damn. Aber da kriegt man Kopfschmerzen, wenn man das am Arm hat und dann darauf einschläft. Ja, das stimmt. Weil das so eine raus so hart ist, Aua. Ja. Ja, genau. Ja. Oder wenn man sich das um den Hals macht, dann stirbt man. Oder man kommt damit, man will seine EC-Karte rausnehmen, wenn man das hat und steckt die rein und die funktioniert nicht mehr. Genau. Ja, aber der Chip geht noch, aber die Magnetfläche nicht mehr. Man hat das am Arm und man schreibt auf seinem Laptop was und man merkt, oh, ich war die ganze Zeit über der Festplatte und alles. Genau, und nichts man geht hat mehr. seine 5,25 Zoll Diskette in der Hand und die ist dann gelöscht. Was? Also wenn ich finde es praktisch, gerade wenn man die Loch Magnete am Körper zu tragen. Oh. Naja. Ja, also das war's für heute, oder? Hat noch einer was Interessantes? Nein. Ja, dann muss ich nochmal unser, was wir so generell sagen. Also wir haben Ursprungsnamen zu verteilen, wie immer. Also wenn ihr euren direkt gechannelten, original gechannelten Ursprungsnamen haben wollt, der bei anderen konkurrierenden Esoterik-Seiten erhebliches Geld kostet, 50 Euro aufwärts, der kann bei uns einen umsonst kriegen. Dazu ich hab gesehen, auf dem Lager sind noch über 200 freie Ursprungsnamen im Moment. Ja. Also wir channeln die direkt aus dem Lager, aus El Shaddai über Metatron. Irgendwann sind sie natürlich weg, also wenn man noch einen möchte, sollte man sich vielleicht schnell darum kümmern. Und ich hatte kurz geredet mit unserem Verleger, der hat gesagt, ein Ursprungsname, $97, da habe ich gesagt, slash it. Und ihr kriegt den jetzt darum für $0, aber ihr müsst uns, weil wir verkaufen eure Adressen weiter, darum müsst ihr uns schicken, euren Namen. Und euren Wohnort, den generellen Wohnort, damit wir sagen können. Genau. Sonst können die Marketingfirmen nichts damit anfangen. Ja. Also wenn ihr bei PlayStation angemeldet seid, müsst ihr uns nicht mehr schreiben. Dann müsst ihr euch nicht mehr schreiben, dann kennen wir eure Adresse. Die Daten hat Roger schon. Richtig. Ja. Und ansonsten werden wir halt eine kurze Schufa-Abfrage machen. ob ihr auch wirklich einen Ursprungsnamen haben dürft. Und dann, also ganz kurz, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr einen Ursprungsnamen haben wollt. Genau. Und die E-Mail könnt ihr schreiben an beliebige E-Mail at humoralpathologie.de oder at, was war haben wir noch? humoralpathologie@gmail.com. Genau, oder bei Facebook, da könnt ihr uns auch befrienden oder wie man das nennt. Das bitte nicht, oder liken. Aber liken. Liken, okay. Bitte nicht. Oh Gott. Da könnt ihr uns liken. Und sonst gibt es nichts zu erzählen, ne? Das war auch schon ziemlich viel. Stimmt, das war ja, schon ziemlich genug. Viel. Ja, jetzt reicht's. Mehr als in den letzten 6 Monaten oder so. Na gut. Also, dann vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr uns immer zuhört. Ja. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Und wenn es wieder heißt, Omatasat. Omatasat. Dann schaltet es zurück, auch Omatasat. Richtig. Und dann sagen wir jetzt erstmal, wir sehen uns in der nächsten Dimension. Ja. Tschüss. Oder in einer anderen. Dim, dim, oder im Pupshaus. Pupshaus. läuft. Jo. Soll ich was sagen? Du bist ja. Der Begrüßer. Ah, okay. Normalo Welt. Wieder. Ach, ist wieder Normalo Welt. Diese. Ja. Hat der aufgehört da draußen? Egal, was wollen wir im Hintergrund haben? Wie Bäume, ja. Wie Bäume im Regenwald gefällt werden, das wollen wir im Hintergrund hören. Wir hören die Koalas husten. Ja. Heute aus dem Regenwaldstudio. Das hast du im Regenwaldstudio. Ja, das haben wir, den Soundeffekt dafür haben wir ja schon. Ja, dafür gab es ja die Flatterlings, oder? Damit wir uns eine Reise in den Serengeti-Park leisten können und da aufnehmen. Das kann ich ja direkt jetzt anmerken. Ja. Also. Ja.